Kann jeder alles lernen? PISA 2006 hat in Bezug auf die Lesekompetenz der 15-Jährigen Deutschland einen Platz im OECD-Durchschnitt angewiesen. Gegenüber den PISA-Spitzenländern lag es mit einem durchschnittlichen Punktwert von 495 um 50 bis 60 Punkte zurück. Das entspricht dem Leistungsabstand von 2 Schuljahren, Tabelle 6.1. Ähnlich waren die Ergebnisse bei der mathematischen Kompetenz. Hier lag Deutschland gegenüber den Spitzenländern um 40 bis 45 Punkte zurück. Das entspricht dem Leistungsabstand von rund 1,5 Schuljahren, Tabelle 6.2. Alle Länder, ob sie bei PISA an der Spitze stehen oder nicht, haben dramatische Unterschiede innerhalb derselben Altersgruppe. Selbst wenn man die besten 25% und die schlechtesten 25% ausklammert, entsprechen die Unterschiede in der OECD durchschnittlich 5 Schuljahren. In Deutschland 5 bis 6 Schuljahren. Beim Spitzenreiter Korea 5 und beim Spitzenreiter Finnland 4 Schuljahren. Die Länder, die ein im Durchschnitt und in der Spitze höheres Niveau erreichen, haben auch in der Gesamtheit geringere Unterschiede. Aber diese bleiben riesengroß. Dies entspricht den Erfahrungen innerhalb Deutschlands. Die Länder, die besonders schlecht abschneiden, wie Berlin, haben größere Leistungsunterschiede als jene, die besonders gut abschneiden, wie Bayern. Die PISA-Tests sind so normiert, dass ein Unterschied von 25 Punkten dem Leistungsunterschied von etwa einem Schuljahr entspricht. Bei PISA 2006 klaffte bei der mathematischen Kompetenz zwischen dem 25. und dem 75. Perzentil in Bayern ein Unterschied von 5 Schuljahren, in Berlin waren es 6. Selbst wenn man also die schlechtesten 25% und die besten 25% der 15-Jährigen aus der Betrachtung ausklammert, betrug die Leistungsspanne in Bayern 5 und in Berlin 6 Jahre, wobei auch die Besseren in Berlin um ein Jahr hinter der Vergleichsgruppe in Bayern zurücklagen. Aber selbst bei den internationalen PISA-Spitzenreitern Kanada und Finnland entsprach der Leistungsunterschied zwischen dem 25. und 75. Perzentil 4 Schuljahren. Bei den bayerischen Gymnasien sank der Leistungsunterschied zwischen dem 25. und dem 75. Perzentil auf 3,5 Schuljahre, in Berliner Gymnasien sank er auch, aber nur auf 4 Schuljahre. Die schlechteren Schüler lagen an Berliner Gymnasien um ein Jahr unter dem bayerischen Niveau, die besseren Schüler immer noch um ein halbes Jahr. Vergleichbare Ergebnisunterschiede gibt es bei der Lesekompetenz. Das für Berlin Gesagte gilt analog für Bremen, Hamburg und die anderen relativ schlecht abschneidenden Bundesländer. Niedrigere Anforderungen, hinter denen, so steht zu vermuten, sich eine niedrigere Unterrichtsqualität verbirgt, führen zu schlechteren Leistungen der Schlechten, zu schlechteren Leistungen der Besten und zum weiteren Auseinanderklaffen der Leistungen in der Altersgruppe. Unabhängig von der Qualität des Schulsystems ist es also offenbar nirgendwo so, dass jeder alles lernen kann. Für das Bildungssystem eines jeden Landes sind 2 Gruppen von Schülern von besonderer Bedeutung. Die absolute Spitzengruppe, die für das technologische und innovative Potenzial eines Landes sorgt, und die Gruppe jener, die kein mit den Anforderungen des Arbeitslebens kompatibles Niveau in Lesekompetenz und mathematischer Kompetenz erreicht. Diese Schüler stellen die künftigen Problemgruppen am Arbeitsmarkt. Ein großer Teil von ihnen wird dauerhaft armutsgefährdet und von Transferleistungen abhängig sein. In Deutschland erreichten bei PISA 2006 sowohl in der Lesekompetenz als auch in der mathematischen Kompetenz rund 20% der 15-Jährigen kein akzeptables Niveau. Das heißt, sie gehören zu den untersten beiden Kompetenzstufen. Das sind zwar bessere Ergebnisse als in der Türkei, wo bei der Lesekompetenz 32% und bei der mathematischen Kompetenz 52% der Schüler in den unteren beiden Kompetenzstufen eingeordnet wurden, aber weitaus schlechter als in Korea, wo nur 6% bzw. 9% in den beiden unteren Kompetenzgruppen landen. Umgekehrt sind in Korea beim Lesen 21,7% der Schüler in der obersten Kompetenzgruppe, in Deutschland 9,9%. und in der Türkei nur 2,1%. In der mathematischen Kompetenz sind die Unterschiede ähnlich ausgeprägt. Hier gehören 9,1% der 15-jährigen Koreaner, 4,5% der Deutschen und 1,2% der Türken der obersten Kompetenzklasse an. In der OECD-Spitzengruppe liegt der Anteil der besonders schlechten Ergebnisse lediglich bei um die 10%. Entweder gibt es in diesen Ländern weniger schwache Schüler oder man geht mit ihnen anders um. Möglicherweise trifft beides zu, denn die bei PISA am besten abschneidenden Länder haben historisch gesehen wenig oder keine Einwanderer gehabt, beziehungsweise sie haben diese unter Qualifikationsaspekten stark selektiert. Darüber hinaus sind die guten PISA-Staaten allesamt Länder, in denen die verfestigte Unterschicht relativ klein ist. Staaten mit einer verfestigten Unterschicht, England etwa, stoßen mittlerweile offenbar an die Grenzen ihrer Fördermöglichkeiten. Jene Länder, die relativ geringe Anteile an schlechten Leistungen im PISA-Test haben, weisen allerdings auch besonders hohe Anteile leistungsstarker Schüler, Kompetenzstufe 6, auf. Und das lässt den Rückschluss zu, dass sie das bessere Bildungssystem haben. Auch der Vergleich der deutschen Bundesländer zeigt ja eine starke Streuung der Ergebnisse. In Süddeutschland bleiben nur 12-17% der Schüler in Mathematik auf Kompetenzstufe 1 und tiefer. In Berlin, Hamburg und Bremen sind es dagegen 26-29%. Diese Unterschiede sind sicherlich zum Teil auf die unterschiedliche Qualität des Bildungssystems zurückzuführen, aber wohl auch darauf, dass sich die bildungsferne Unterschicht in Deutschland nicht gleichmäßig über die Bundesländer verteilt, sondern sich in Ballungsräumen konzentriert. Die Leistungsunterschiede zwischen den Staaten lassen sich weitgehend durch die Sozialisationsunterschiede im Nationalcharakter und durch die unterschiedliche Qualität der Schulsysteme erklären. Zudem ist ganz offensichtlich, dass es Nationen mit einer weitgehend homogenen Bevölkerung wie Korea und Finnland im Bildungssystem leichter haben. Die innerstaatlichen Leistungsunterschiede sind aber offenbar weitgehend auf angeborene Unterschiede in der Bildungsfähigkeit zurückzuführen. Anders ist ihre Stabilität bei völlig unterschiedlichen Schulsystemen nicht zu erklären. Eine realistische und den Schülern dienende Pädagogik setzt hier an und akzeptiert die genetisch bedingte Variabilität der menschlichen Anlagen. Es gibt nämlich in jeder Population und offenbar auch in Finnland und Korea einen stabilen Kern an nicht oder kaum Bildungsfähigen, bei dem die objektiven Grenzen eines jeden Bildungssystems sichtbar werden. 5% der Bevölkerung in Deutschland und Österreich sind funktionale Analphabeten. In der Schweiz kann jeder Siebte nicht flüssig lesen und schreiben.